C2. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen QZ-Treffen, das dem Thema gewidmet ist: Wie kommuniziere ich eingetretene Komplikationen patientengerecht? Dabei ist es erst einmal unerheblich, welche möglichen, auch juristischen Folgen die eingetretene Komplikation haben kann. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Patienten zeitnah informieren und möglichst offen mit dem Zwischenfall umgehen. Die Erfahrung zeigt, dass Patienten, wenn sie das Gefühl haben, rechtzeitig und umfassend informiert worden zu sein, Verständnis für die Situation aufbringen und weitaus weniger häufig auf Schadenersatz klagen. Ja, je nachdem, was passiert ist, sind sie selbst auch in einer emotionalen Ausnahmesituation. Sei es, dass sie Schuld und Scham empfinden, sei es, dass Sie Ihre Kompetenz in Frage stellen. Suchen Sie das vertrauensvolle Gespräch mit einem Fachkollegen. Dann können Sie auch dem Patienten die ihm gebührende emotionale Unterstützung entgegenbringen. Eine aufrichtige Entschuldigung ist hier das Mindeste, was die Patienten von Ihnen als behandelndem Arzt erwarten können. Weiterhin müssen Sie Ihre Patienten über die möglichen Auswirkungen des Fehlers auf deren Gesundheit in Kenntnis setzen. Zeigen Sie bei allen weiteren Abläufen Präsenz und kümmern Sie sich um das Wohl des Patienten. Zum Beispiel mit dem Physiotherapeuten gemeinsam den Patienten aufsuchen und das weitere Vorgehen besprechen. Aus verschiedenen Studien weiß man, dass es den Patienten außerdem sehr wichtig ist, dass der Zwischenfall analysiert wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um solche Vorgänge in Zukunft zum Wohle anderer Patienten zu vermeiden.